Dennis ist ein echter Patriot, viele beschimpfen ihn als dummen Idiot. Wie oft hat mein Hannes schon die Fresse zerschlagen, doch er gibt nicht auf, denn er hat was zu sagen. Er weiß, er muss sich wehren und endlich etwas tun, sonst geht er irgendwann mal drauf. Denn oft stürmt die Polizei bei ihm rein und beschimpft ihn als Nazi-Schwein. Bullen haben ihn auf die Fresse zerfetzt und ihn durch ganze Stadtteile gehetzt. Ihn verhaftet und er durfte im großen grünen Wagen bis zum nächsten Polizeipräsidium mitfahren. Dann schubste man ihn in die Zelle Nummer 4. Ey Hannes, jetzt bleibst du erstmal hier. Denn Hannes ist im Revier schon bekannt. Schließlich sind alle Zeichnungen von ihm an der Wand. Frierend und auf die blanken Fliesen gesetzt, hat Hannes nun wirklich das Gesetz verletzt. Er sagt doch nur, was er denkt und fühlt. Wie oft hat er sich schon seine Wunden gekühlt. Er ist doch zu vielen Kompromissen bereit. Doch der Ausländer macht sich überall breit. In der Berufsschule sitzen doch nun mal nur 3 Mann, mit denen Hannes Deutsch reden kann. Die Antifa ist bei Hannes eingestiegen, an Wände gesprüht, Hannes, wir werden dich kriegen. Freunden kann er kaum noch trauen, denn viele haben bei Hannes auch schon zugehauen. Gerichtsverhandlungen, Verhöre, ich weiß von nichts, sagt Hannes, ich schwöre. Da brüllt ihn auch noch der Richter an, dass er die Ordnung im System nicht stören kann. Ein halbes Jahr Knast tut Hannes gut, dort traf er viele Kameraden, das macht ihm Mut. Bei vielen Gesprächen merkt er Hannes dann, dass man das System nun mal nicht ändern kann. Deshalb schreit es Hannes raus, was viele hier denken. Und einer wie Hannes das System mal lenkt, hey, lass es uns versuchen. Wir hassen eure Lügen, eure doppelte Moral, eure Schläge, Hiebe, Tritte. Wir stehen irgendwann in Reihe und Glied und unser Hannes steht dann in der Mitte. Denn Hannes ist ein echter Patriot, viele beschimpfen ihn als dummen Idiot. Wie oft hat man Hannes schon die Fresse zerschlagen, doch er gibt mich auf, denn er hat was zu sagen. Lassen eure Lügen, eure doppelte Moral, eure Schläge, Hiebe, Tritte. Wir stehen irgendwann in Reihe und Glied und unser Hannes steht dann in der Mitte. Denn Hannes ist ein echter Patriot, viele beschimpfen ihn als dummen Idiot. Wie oft hat man Hannes schon die Fresse zerschlagen, doch er gibt nicht auf, denn er hat was zu sagen. Hannes ist ein echter Patriot.